Sunshine Live Motorola Mix Mission. Forget your name, forget the world, now go and sing. go insane. Bei der Motorola Mix Mission mit Go Insane. Auch ein Clubhit des vergangenen Jahres. Nächste Woche könnt ihr euch schon mal vormerken, bin ich wieder da. Am 31. von 18 bis 23 Uhr, da gibt's das Beste aus Techno, Hardstyle und Tech Trance in the Mix. Das heißt, alle Clubhits hier bei mir für euch. So, jetzt können wir ein bisschen Geld verdienen, weil das muss an Weihnachten auch sein. Dann sind wir gleich zurück. Versprochen. Wenn ihr anrufen wollt, könnt ihr das gerne tun. 01805 66 5533. We'll be right back. this way. Drums. Da wollen wir mal durchgehen, was wir alles hatten. MTH, Trends a Lot. Der Hardstyle-Mix. Yeah, ein Weißmuster. Robbie vs. Nokera mit Gonkyo. Gas Europe, Italien-Port. Also es ist nicht ein heute DJ Scott Project. Klingt ein bisschen ähnlich, aber es ist nicht. Und DJ Isaac. Go Insane. Wenn wir gerade dabei sind, nochmal. Nächste Woche, 18 bis 23 Uhr. Best of 2003. Ja? Beste aus Techno, Hardstyle und Tech-Trends. Mit dem waren durch, ja. Und Special Guest. Warten wir mal ab. So, und eben gerade noch Hammerstein. Habt ihr nämlich angerufen, wie die Verrückten danach. Listen Drums. Ja, Justin Timberlake goes Techno. Ist natürlich wieder eine Schwarzpressung. Ja, könnt ihr sehen, ob ihr die irgendwo bekommt. Schön viel Spaß beim Suchen. So, 1934 Hamas. Nächste Nummer, neue Luca Antolini DJ aus Italien, habe ich auch wieder vorab als CD, also eine Motorola Mix Mission Premiere. Normal hätte ich jetzt Pickup gesagt, aber heute ist ja Motorola Mix Mission. Luca Antolini DJ mit Secret Dream im Techno Boy Mix. Viel Spaß. Sunshine Live Motorola Mix Mission. Ihr könnt natürlich weiter anrufen, wenn ihr wollt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, 0805 665533. Aber ein bisschen klingen lassen, weil ich muss auch noch auflegen nebenbei. Und muss mir was zu trinken holen. Draußen schöner Kühlschrank, voll bis oben hin. Den werde ich das gleich mal leer machen. Ja! the Keymaster. I didn't get your name. I'm Zul. I'm the Gatekeeper. What are we doing today, Zul? We must prepare for the coming of Gozer, the Destructor. We'll be right back. Zu Weihnachten, ja, und Lotto gewinnt man auch nicht. Das ist echt, das platzt einem echt der Kragen. Herzlich willkommen zum zweiten Part von der Motorola Mix Mission mit dem Onkel Warmduscher noch bis 23 Uhr. Ja, jetzt haben wir richtig auf die Kacke. Ich wünsche euch viel Spaß und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr nach wie vor anrufen. 0185 66 55 33. Gell? 0185 66 55 33. We'll be right back. club is burning. No fire is paid. Bye bye. Pyro Bandit. We'll be right back. Mission. We'll be right back.

ballare, ballare. Questo ritmo è molto forte. La musica. Das war die neue Philipp Rochard auf ETs Records. Ich würde euch auch gerne sagen, wie die heißt, aber ich finde die Hülle nicht. Hier ist nämlich wieder das Chaos ausgebrochen im Studio. Aber die steht nachher in der Playliste. www.sunshine-live.de, dann Musik und Playliste und schon seht ihr, was da umgespielt hat. So, was hatten wir denn diese Stunde? Los ging's um kurz nach 8 mit Coach J vs. Cat and Fox mit From Here to Eternity. Auf Kicking Tunes. Danach Pyromaniacs mit No Fire Escape auf M1103. Ein Weißmuster. Ich denke, dass das dieses Sublabel von Wicked ist aus Italien. Ja, am besten mal in den Computer gucken unter M.11.03. Yeah! So weit her. McLaren Nonstop Stop Subway Records. Subway 202. Danach Zyron Acid Park und Nummer Zyron I'm Techno, beides auf Hypnotica. Danach Brian Energy mit Cocaine Destroys, auch ein Muster auf Tempo Tunes. Tempo Tunes, die Leute lassen sich alle irgendwelchen Namen einfallen. Mal sehen, wenn einer sich Scheißhaus Records einfallen lässt. Gell? Und eben gerade die neue Philipp Rochard. Keine Ahnung, wie die heißt. Die Hülle, ich finde sie nicht, die ist weg. Horror, kriegst einen Vogel. Gut! Sunshine Live, Motorola Mix Mission. precursor, as higher as possible, and enjoy it with our style. Let's go. We'll be right back. shake it, shake it. We'll be right back. Mix Mission. Und nicht vergessen, morgen Abend in der Stadt- und Sporthalle in Hannover der Christmas Mega Rave mit Benny Benassi. Hardy Hart, Warmduscher und viel, viel mehr. Ich hoffe, ich sehe euch da. Da reißen wir die Hütte ab. Übrigens, der Herr Felix Köcher ist mittlerweile auch da. Warte mal, wir geben ihm mal das Mikrofon. So. Das ist ja gar nicht angeschlossen. Warte. Doch. Hallo? Nee, mein Kopfhörer ist nicht angeschlossen. Ach so. Schließ mal meinen Kopfhörer an. Ja, wo ist denn das Kabel? Yeah! Da ist es. So. So, guten Abend, Felix. Ach, zu laut? Ach, Quatsch. Ich kann euch jetzt schon mal frohe Weihnachten wünschen. Bin das erst zwar um 23 Uhr dran, aber ich freue mich auf jeden Fall, bei dem Thilo schon da zu sein. Ja. Die Anita Kreul. Hier läuft ja alles wieder rund und drüber, hast du ja mitbekommen eben. Ja, ein bisschen. Ich hab eben gerade meiner Steuer zerrissen. Nicht, dass doch das Auto am Arsch gewesen wäre wegen mir. Yeah. Wann kommst du? Um 11? Um 11, ja. Dann oder 23 Uhr. 23 Uhr. 23 du Uhr kommst 11. Immer nur um 11. Ja. Wir lassen es besser. Ja, wir lassen es besser. Das ist Deepak, Bromacy. Viel Spaß mit dem Overdog. Der Overdog spielt der Wandbücher. Ach so, ja, genau. Der Overdog, der ist auf dem Weg nach Buxtehude, glaube ich. Echt? Ja, der legt den Abend irgendwie auf da oben. Okay. Ja. Wollte ich doch sagen. Also viel Spaß mit dem... Mit wem? Mit dem Warmduscher. Ho, ho. Warmduscher. Ho, ho, ho, ho. Climax. We'll be right back. Roll on one. Die by jury of your peers, sentence imposed by a judge in good standing in this state. Electricity shall now be passed through your body until you are dead in accordance with state law. God have mercy on your soul.

Sunshine Live Stauschau. Ja, auch Karlsruhe Richtung Stuttgart. Zwischen Ausfahrt Heimsheim und Ausfahrt Lehrenberg ein Unfall am Dreieck Lehrenberg. Auf der Überleitung Richtung Heilbronn. Vorsicht, die Unfallstelle befindet sich hinter einer Kurve. Bitte vorsichtig ranfahren da. Ja? Weiter geht's mit der Motorola Mix Mission 2003 mit dem Warmduscher in the Mix. Bring that shit back one more time. Mission. Tempo. tempo. Live Motorola Mix Mission. Start to get onto the groove. Come on and let your body move. keep thinking to yourself, is it right or is it wrong for me to feel so strong when I listen to the song?

ready, prepare to flash. Sunshine Live, Motorola Mix Mission. Thank you.

I just wanna be a raver. Everybody wants to be a DJ.